Erster, wer ist so weise und wer kann die Bedeutung der Dinge verstehen? Die Weisheit eines Menschen lässt sein Gesicht strahlen und macht sein hartes Aussehen freundlicher. Zweiter, ich rate, befolge den Befehl des Königs, weil du einen Eid vor Gott geleistet hast. Dritter, geh nicht schnell vom König weg und beteilige dich nicht an schlechten Dingen, denn er tut, was er will. Vierter, das Wort des Königs hat Macht und niemand kann ihn fragen, was tust du da? Fünfter, wer die Gebote befolgt, wird kein Unglück erleben, denn ein weiser Mensch kennt die richtige Zeit und das richtige Urteil. Sechster, für alles gibt es eine passende Zeit und ein richtiges Urteil, aber das Böse, das Menschen tun, belastet sie schwer. Siebter, der Mensch weiß nicht, was passieren wird, und niemand kann ihm sagen, wie es geschehen wird. Achter, niemand hat Macht über den Wind, um ihn anzuhalten, und niemand kann den Tag seines Todes bestimmen. Auch gibt es keinen Urlaub im Krieg, und Bosheit rettet den nicht, der sie tut. Neunter, all das habe ich gesehen, als ich über alles nachdachte, was auf der Erde geschieht. Ich sah, wie ein Mensch über den anderen herrscht und ihm damit schadet. Zehnter, ich sah auch gottlose Menschen, die begraben wurden und ihre Ruhe fanden. Aber die Menschen, die Gutes getan hatten, mussten den heiligen Ort verlassen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist sinnlos. Elfter, weil die Strafe für böse Taten nicht sofort kommt, werden die Menschen mutiger, Böses zu tun. Zwölfter, ein Sünder tut vielleicht 100-mal Böses und wird trotzdem alt. Doch ich weiß, dass es den Menschen gut gehen wird, die Gott fürchten. 13. Aber den Gottlosen wird es nicht gut gehen. Sie werden nicht lange leben, wie ein Schatten, weil sie Gott nicht fürchten. 14. Es gibt etwas Sinnloses auf der Erde, frommen Menschen geht es manchmal schlecht, so wie es den Gottlosen ergeht. Und gottlosen Menschen geht es manchmal gut, so wie es den Frommen ergeht. Ich sagte, auch das ist sinnlos. 15. Deshalb lobte ich die Freude, denn es gibt nichts Besseres für den Menschen auf der Erde, als zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein. Das soll ihn bei seiner Arbeit begleiten, während der Tage seines Lebens, die Gott ihm auf der Erde gegeben hat. 16. Als ich versuchte, Weisheit zu verstehen und alles zu beobachten, was auf der Erde geschieht, denn der Mensch findet weder tagsüber noch nachts Schlaf. 17. Da erkannte ich, dass der Mensch Gottes Taten auf der Erde nicht vollständig verstehen kann. Obwohl er sich sehr bemüht, sie zu finden, findet er sie doch nicht. Selbst wenn ein weiser Mensch glaubt, es zu wissen, kann er es nicht vollständig verstehen.